Einen wunderschönen Samstagabend, ihr hört Code Red auf dem Freien Radio für Stuttgart. Heute an den Decks für euch der Beast. Und wir haben uns heute zur Feier des Tages mal wieder einen Studiogast eingeladen, und zwar den Exist. Kennen die meisten hier aus Stuttgart. Und gegen später noch ein kleines Royal Flash Set. Das Ganze wie gewohnt 99,2 MHz, 102,1 MHz im Kabelnetz und weltweit streambar im Internet unter www.freies-radio.de sowie code-red-fm.de. Bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt viel Spaß mit Beast. Dread auf dem freien Radio für Stuttgart. An den Decks ist gerade Beast. Später gibt's dann noch Sound von Nexist und Royal Flash. Bis 1 Uhr, Code Red auf dem freien Radio für Stuttgart. Nachträglich dann auch wieder auf www.code-red-fm.de. Ansonsten gibt's uns auf Facebook, facebook.com/coderedfm. Und nächsten Samstag gibt's eine neue Sendung. Unser alter Mann Subminus macht ein Special, A Night Dedicated to Good Looking Records. 22 bis 1 Uhr auf dem freien Radio für Stuttgart. in the bud. I walked in with this beautiful woman that's so buff. My tempo's rough, swagger too tough. Holding down the baseline, man, highest to blood. Wanna get a puff with this magical stuff, but you do not qualify, so you'll never get a touch. Get your finger out the mud, you know we don't bluff. Whatever you go do to get on. Yeah, dance can't nice, let the gal them come in. From the gal them come in, then we let the man in. Dance can't nice, let the gal them come in. From the gal them come in, then we let the man in. Dance can't nice, let the gal them come in. From the gal them come in, then we let the man in. Dance can't nice, let the gal them come in. From the gal them come in, then we let the man in. We'll be right back. Yeah. Mittlerweile 23 Uhr hier auf Code Red. Das war jetzt eine Stunde Beast für euch. Und gleich geht's weiter mit Exist. Oh yeah. Heute mal wieder im Studio. Welcome. Und er schickt natürlich gleich noch Grüße an die Fiona, die hoffentlich fleißig zuhört. Code Red. This is called Red.

You know. the memories fade. You're a stranger, can hardly recognize your face. It's like everything we had just didn't mean a thing, didn't mean a thing, didn't mean a thing. 'Cause you don't show me no love anymore. I've really had enough dancing on my own. Ooh. night. I crave the touch of your hand, it gives me flight. Two wrongs won't make a right, won't make a right. Took you so long, baby, took you so long. Code Red kommt zum Ende. Freies Radio für Stuttgart. Immer wieder samstags Code Red. Und dann nachträglich auf www.code-red-fm.de. Genau, da könnt ihr die Sendung auf jeden Fall nochmal nachhören, wenn ihr sie verpasst habt. Und auch downloaden. Und natürlich als Podcast für unterwegs. Genau, wir haben Code Red, die Radiosendung, dann auch als Podcast. Gibt es dann in den nächsten Tagen. Der Abonnieren-Button ist auf der Seite oder hin und wieder dann auch in den Mitschnitten verlinkt. Nächste Woche geht es dann weiter mit einem Special. Genau, Sub Minus wird ein kleines Breakbeat Special machen. Genau, mal gucken, wer sonst noch vorbeischaut. Good Looking Records Special bei Sub Minus. Ansonsten, hab noch... Nein, das ist der 12. Mai. Verdammt! Okay, egal. Also, nächsten Samstag wieder Code Red im Freien Radio für Stuttgart. Wir sind jetzt raus. Habt noch einen schönen Abend. Peace. Ciao.